Hi, friend! Hallo, Freunde! Life again! Wieder ein Live. Sorry, I had to stretch. Sorry, ich musste mich strecken. You don't know what stretch means? No, I know what it means, I forgot. Du weißt doch, was strecken meint? Ich não sabe qual palavra. Longamento. Ja, strecken. Denke mir longer. Because my wife cooked such a good meal. Denn meine Frau hat so gut gekocht. I feel like taking a nap. Und ich habe Lust auf ein Mittagsschläfchen. But I'm going to. Hey, Chris! Aber ich werde euch was beibringen. But I'm going to teach you. Ich werde euch lernen heute. Two more lives. Zwei weitere Lives. About the prayer in the new covenant. Über das Gebet im neuen Bund. I'm not sure if I can do any lives next week. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche Lives machen kann. Because I have a very intense week. Weil ich eine sehr intensive Woche vor mir habe. Traveling 3 days. Ich werde 3 Tage reisen. I have to do a conference live online in Germany. Danach mache ich eine Online-Konferenz live in Deutschland. 3 days. 3 Tage lang. I'm the only speaker. Ich bin der einzige Sprecher. So I still have to prepare a lot of sermons in German. Ich muss also noch viele Predigten auf Deutsch vorbereiten. And I don't know, but I'll let you know. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es euch mitteilen. Muitos testemunhos, yes. É verdade, muitos testemunhos. We have received. What's your opinion about the coronavirus? Was ist deine Meinung zum Coronavirus? I tell you my opinion. Ich sag dir meine Meinung. I like the Corona beer better than the coronavirus. Ich mag das Corona Bier lieber als das Coronavirus. Now you know my opinion. Und jetzt kennst du meine Meinung. You might not like it if you're religious. Das gefällt dir vielleicht nicht, falls du religiös bist. Hello from London. Hallo aus London. Let's go. Okay, fangen wir an. So many things to teach tonight. I hope I can get through. Ich habe so viele Dinge, die ich heute Abend lernen will. Ich hoffe, ich komme durch. But now very serious. Und jetzt ganz im Ernst. The fear of the coronavirus is much bigger problem than the coronavirus. Die Angst vorm Coronavirus ist viel schlimmer als das Virus selbst. Okay, people are saying that the book offer, the promotion is not available. Okay, Leute sagen, dass das Angebot für die Bücher nicht verfügbar ist. Don't ask me why I have not been invited to speak at the Send. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung von diesen Sachen. Ask the people who organized it, not me. Ich bin der Präsident, aber frag die Leute, die das organisieren, nicht mich. So, about the books, listen. Also zu den Büchern, hör zu. I'm very sorry. Es tut mir leid. The problem is the coronavirus. Das Problem ist wirklich der Coronavirus. It's true. Das stimmt. Because we have reprinted the books. Denn wir haben die Bücher neu gedruckt. But because of the problem of the coronavirus, the transporteure couldn't deliver them. Aber durch Probleme mit dem Coronavirus konnten die Transporteure sie nicht ausliefern. But we have put them back up on the site. Aber wir haben sie für euch reserviert. So it's back up. Es ist reserviert. You just have to wait a few days until we can send them to you. Ihr müsst einfach ein paar Tage warten, bis wir sie euch schicken können. Because the printer has shipped them, but they're not coming. Denn der Drucker hat sie verschickt, aber sie sind noch nicht angekommen. Okay, let's go. Los, fangen wir an. We have to understand what I told you last time. Wir müssen das verstehen, was ich euch beim letzten Mal erklärt habe. Convince your heart. Überzeugt euer Herz. Today, heute, I am going to talk about not about the intercession. Heute werde ich wahrscheinlich nicht über Fürbitte sprechen. Tomorrow I will finish with intercession and spiritual warfare. Morgen werde ich abschließen mit Fürbitte und geistlicher Kampfführung. Today I will finish talking about our personal prayer life. Heute geht's um das persönliche Gebetsleben. Das schließen wir ab. I will talk about fasting. Ich werde über Fasten sprechen. And I will give you a lot of like short, powerful key statements. Und ich gebe euch eine Menge kurze, kraftvolle Schlüsselaussagen. So you have to really pay attention to that. Ihr müsst also wirklich gut aufpassen. Relax. Entspannt euch. Close your eyes. Schließt eure Augen. And say, Holy Spirit. Und sagt, Heiliger Geist. Help me. Hilf mir. Teach me. Lehre mich. I need you. Ich brauche dich. I open my heart. Ich öffne mein Herz. I open my mind to receive. Und ich öffne mein Denken, um zu empfangen. Here I am. Hier bin ich. I trust you. Ich vertraue dir. Okay, let's go. Jetzt fangen wir an. So, We finished yesterday with saying you have to convince your heart about the God fact. Wir haben gestern aufgehört und gesagt, dass wir unser Herz von den Gottfakten überzeugen müssen. This happens in meditation and led you into meditation. Das passiert durch Meditation und ich habe euch in Meditation hineingeführt. I had such a beautiful WhatsApp today. Ich habe heute so eine wunderschöne WhatsApp erhalten. One of my very, very sweet friends, Camilla from Europe. Eine meiner sehr, sehr lieben Freunde, Camilla aus Europa. Thank you, my friend. Danke, meine Freundin. You touched me very much. Du hast mich sehr berührt. She had a beautiful Jesus encounter as she was meditating. Sie hatte eine wunderbare Begegnung mit Jesus, als sie meditierte. Listen. Hört zu. God has done what needs to be done for your perfect, amazing life. Gott hat bereits getan, was getan werden musste, damit du ein perfektes, fantastisches Leben hast. It's your turn. Nun liegt es an dir. Take it by faith. Nimm es im Glauben. And you have to convince your heart. Und du musst dein Herz überzeugen. Please, people hate religion. Bitte, Leute, hasst Religion. Please. Bitte. Religion has messed up your heart big time. Religion hat euer Herz total durcheinander gebracht. It messed up my heart. Es hat mein Herz durcheinander gebracht. Heart. Es war hart. It was very, very hard for me to restructure, rearrange my heart. Es war sehr, sehr hart und schwer, mein Herz neu zu programmieren. I'm going to start to professionally record a whole bunch of courses. Ich werde bald eine ganze Serie von professionell aufzeichnen. We are going to studio and we're doing a real professional recording. Wir gehen ins Studio und machen eine wirklich professionelle Aufnahme. I realized that many Christians they need in-depth study. Ich habe erkannt, dass viele Christen ein tiefgründiges Studium brauchen. So I'm going to do a series of faith. Darum mache ich eine Serie über Glauben. Probably 30 hours just talking about faith. Wahrscheinlich 30 Stunden lang nur über Glauben. I will record the most in-depth study of the new covenant that I've ever done. Ich werde das tiefgründigste Studium über den neuen Bund aufnehmen, das ich jemals gemacht habe. We already have the team ready, everything, the cameras, everything ready. Wir haben schon das Team, die Kameras, alles ist bereit. So we are going to do that really, really very profoundly. Also wir machen das wirklich, wirklich gründlich. I'll let you know when they're ready. Und ich sag euch, wenn es fertig ist, wenn es bereit ist. Now, let's quickly practice our convincing our hearts through the formula BPPP. Okay, üben wir noch mal kurz, wie wir unser Herz mit der BPGP-Formel überzeugen. I have a friend in Poland. Ich habe einen Freund in Polen. It was shocking. Es war schockierend. Because I taught this a few years ago. Denn ich habe das dort vor ein paar Jahren gelehrt. And I came back, I don't remember, maybe 5-6 months later. Und vor 5 oder 6 Monaten kam ich zurück. This is awesome. I've known this guy for a long time. Ich kannte diesen Mann seit vielen Jahren. He was quite a big guy. Er war ein ziemlich korpulenter Mann. And I walked into the conference meeting. Und ich kam in den Konferenzraum. And I went like, is that you? Und ich fragte, bist du das echt? He said, it's me, Reinhard. Er sagte, ja, ich bin es, Reinhard. I said, what happened to you? Ich sagte, was ist denn mit dir passiert? He lost, I think, 30 or 35 kilos in just a few months. Er hat 30 oder 35 Kilo in wenigen Monaten verloren. I said, how? Und ich sagte, wie? You know what he said? Und er sagte, he said, it's your fault. Er sagte, das ist deine Schuld. He said, you taught me BPPP and I applied it. Du hast mir BPGP beigebracht und ich habe es angewendet. He thought that he could never lose weight. Er dachte, dass er niemals Gewicht verlieren könnte. But he convinced his heart of the truth of the word of God. Aber er überzeugte sein Herz von der Wahrheit des Wortes Gottes. Suddenly he was disciplined. Und plötzlich war er diszipliniert. He could easily change his eating habit. Er konnte ganz leicht seine Essgewohnheiten ändern. And he could easily go to the gym. Und er konnte ohne Probleme ins Fitnessstudio gehen. And he runs. Und er rannte. It got so, this is not a joke. Es ist kein Witz. It got so bad. Es wurde so schlimm, I took him aside and I rebuked him. Dass ich ihn zur Seite nahm und ihn tadelte. I said, you have to eat. Ich sagte, du musst essen. And you have to exercise less. Und weniger trainieren. He was so big and then he was like so skinny. Er war so korpulent und dann war er so dünn. He said, all I did, Reinhard, is I applied the BPPP formula and convinced my own heart. Er sagte, alles, was ich gemacht habe, Reinhard, ist, ich habe die BPGP-Formel angewandt und mein Herz überzeugt. Remember, celebrity, you need to convince your heart of the God fact. Erinnert euch dran, dass ihr euer Herz von den Gottfakten überzeugen müsst. One day I write a book just about the God fact. Irgendwann schreibe ich ein Buch darüber, nur über Gottfakten. So what God has already given you through the finished work of the cross. Es geht um das, was Gott euch bereits gegeben hat durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Everything that's written in the past and the present continues. Alles, das in der Vergangenheit oder in der aktiven Gegenwart geschrieben ist. Or that has in him or in Christ through him, through Christ. Oder was in ihm oder in Christus, durch ihn oder durch Christus bezeichnet wird. These are the things that belong to you. Das sind die Dinge, die euch gehören. Don't ask God for them ever again. Bittet Gott nie wieder darum. Have to please understand the new covenant, please. Bitte, ihr müsst den neuen Bund verstehen, bitte. Do yourself a favor. Tut euch selbst diesen Gefallen. Let's go. Na, machen wir weiter. For instance, zum Beispiel, if you feel rejected, wenn du dich abgelehnt fühlst, if you don't feel you have any self-worth, wenn du keinen Selbstwert empfindest, if you've been rejected by your father or who knows by, wenn du von deinem Vater oder von wem auch immer abgelehnt wurdest, you convince your heart that now everything is okay. Dann überzeugst du dein Herz, dass nun alles in Ordnung ist. How? Aber wie? Ganz einfach. You declare, du bekennst the BPGP, mit der BPGP-Formel, for the purpose of convincing your heart, not to try to tell God to do something. Um dein Herz zu überzeugen, nicht um Gott zu sagen, was er tun soll. You are not declaring this because you believe it. You are declaring it to convince your heart. This is important. Du bekennst das nicht, weil du glaubst. Du bekennst es, um dein Herz zu überzeugen. Das ist ganz wichtig. So let me give you a God fact. Ich nenne euch einen Gottfakt. Ephesians 1 verse 6 says that. Epheser 1 Vers 6 sagt, to the praise of the glory of his grace, by which he has made us accepted in the beloved. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns angenommen hat in dem Geliebten. Listen. Hör zu. You are accepted in the beloved, that means in Jesus Christ. Ihr seid angenommen in dem Geliebten, in Jesus Christus. So it really doesn't matter if the whole world rejects you. Deshalb ist es auch egal, wenn die ganze Welt dich ablehnt. Look, I'm gonna show you something. Schau her, ich werde dir etwas zeigen. I made this because I liked it so much. Ich habe das gemacht, weil ich es so sehr mochte. I made this in several different colors. Ich habe es in verschiedenen Farben gemacht. Look at this. Schaut her. You see this? Seht ihr das? I know it's English. Ich weiß, dass es auf Englisch ist. I am blessed. Ich bin gesegnet. I am loved. Ich bin geliebt. I am accepted. Ich bin angenommen. And I made this in English, so you can preach the gospel to everybody, because Brazilians don't speak English, so they're gonna ask you what it says. Und ich habe es auf Englisch gemacht, weil ihr darum das Evangelium verkünden könnt, denn Brasilianer sprechen kein Englisch und dann fragen sie euch, was es heißt. You can find them on our website too. These are the books on the bookstore. Ihr könnt die T-Shirts auch auf unserer Webseite im Büchershop finden. Look. Schau. If you always struggle with rejection, wenn du immer wieder mit Ablehnung kämpfst, if you're not sure if you really are loved and accepted, und du dir nicht sicher bist, ob du wirklich geliebt und angenommen bist, convince your heart. Dann überzeuge dein Herz. It's not so complicated, you know? Es ist nicht so kompliziert, weißt du? It takes a lot of work. Es erfordert viel Arbeit. If your heart believes a lot of wrong garbage. Falls dein Herz eine Menge Mist glaubt. So let's take this scripture, Ephesians 1:6, and apply it with the BPPP. Lass uns diese Bibelstelle aus Ephesians 1 Vers 6 nehmen und sie mit der Formel anwenden. It's already B, it's already biblical. Es ist schon ein B, denn es ist schon biblisch. So now we make it personal. Und dann machen wir es persönlich. I. Ich. Now we make it present tense. Jetzt setzen wir es in die Gegenwart. Am. Bin. Accepted in Jesus. Akzeptiert in Jesus. That's the simple BPPP formula. Das ist die einfache BPGP-Formel. It's biblical. Es ist biblisch. It is personal. Es ist persönlich. Present tense. Es ist in der Gegenwart. And positive. Und positiv. So what do you do? Was macht ihr also? When you feel that you are unworthy. Wenn du das Gefühl hast, dass du unwürdig bist. When you feel God doesn't listen to you. Wenn du das Gefühl hast, Gott hört dir nicht zu. When you feel that everybody's against you. Wenn du das Gefühl hast, alle sind gegen dich. You get all upset. Du bist total aufgelöst. Calm your heart down. Beruhige dein Herz. So, meditate. Meditiere. And then begin to say. Und dann sage, I am accepted. Ich bin angenommen. And then all these rejection feelings come out of your heart. Und dann kommen all diese Gefühle der Ablehnung in deinem Herz nach oben. When your heart screams, no, you're not accepted. You are rejected. You're a worthless piece of crap. Und dein Herz schreit, nein, du bist nicht angenommen. Du bist abgelehnt und ein wertloses Stück Dreck. You say, dann sagst du, I send these thoughts away. Ich schicke diesen Gedanken weg. You are not part of my identity any longer. Du gehörst nicht mehr zu meiner Identität. Go. Geh weg. And then you say, und dann sagst du, I am accepted in Jesus. Ich bin angenommen in Jesus. You know, it's only a matter of time. Es ist nur eine Frage der Zeit, until your heart is convinced. Bis dein Herz überzeugt ist. Listen. Hör zu. Oh, I wish I could just put this inside of you for you. Ich wünschte, ich könnte das einfach in euch hineinlegen für euch, aber das kann ich nicht. I can only teach you. Ich kann es nur lernen. But listen. Hör zu. Once your heart really believes this, wenn dein Herz das erst einmal glaubt, do you know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? You don't even care what the rest of the world thinks. Es wird dir überhaupt nichts mehr ausmachen, was der Rest der Welt denkt. You don't care if everybody judges. Es ist dir egal, wenn alle dich verurteilen. Who cares? Wen interessiert es? I am accepted. Ich bin angenommen in Jesus. You see, and here we need to do this in every area of our life. Und genau das müssen wir in jedem Bereich unseres Lebens tun. I am blessed. Ich bin gesegnet. I had another beautiful experience today. Ich hatte heute noch eine andere wunderschöne Erfahrung. I needed something that was impossible to get. Ich brauchte etwas und es war unmöglich zu bekommen. I never prayed, I never asked Jesus. I just said thank you. Aber ich betete nie und bat Jesus nie, sondern sagte nur danke. Thank you, I'm blessed. Danke, ich bin gesegnet. Thank you. Danke. If I am blessed, my life has to show that. Wenn ich gesegnet bin, dann muss ich das in meinem Leben zeigen. Within minutes a miracle happened. Innerhalb von Minuten passierte das Wunder. So you have to use and apply this formula to convince your heart. Also ihr müsst diese Formel verwenden, um euer Herz zu überzeugen. I am righteous in Christ. Ich bin gerecht in Christus. I am perfect in Christ. Ich bin perfekt in Christus. I am more than a conqueror. Ich bin mehr als ein Überwinder. I can do everything through Christ who gives me strength. Ich kann alles tun durch Christus, der mir Stärke gibt. Let's practice. Lasst uns das üben. Ready? Seid ihr bereit? Let's repeat. Wiederholt mit mir. Say, Father in heaven. Sagt Vater im Himmel. I thank you. Ich danke dir. That you don't lie. Dass du nicht lügst. What you say is true. Was du sagst, ist wahr. I declare. Ich bekenne. That I am. Dass ich der bin. Who you say that I am. Der du sagst, dass ich bin. And that I have. Und dass ich habe. What you say that I have. Was du sagst, dass ich habe. I am more than a conqueror. Ich bin mehr als ein Überwinder. I am blessed with every spiritual blessing in heavenly places. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt. I have been giving everything that I need. Mir wurde alles gegeben, was ich brauche. Because of this. Aufgrund deines Werkes. I don't need to beg you anymore. Ich muss dich nicht mehr anbetteln. But I believe. Sondern ich glaube. That I am. Dass ich genauso bin. You say that I am. Wie du sagst, dass ich bin. And I have. Und dass ich das habe. What you say that I have. Was du sagst, dass ich habe. Keep declaring and practicing this. Keep convincing your heart. Bekennt das immer wieder und übt es immer wieder ein. Bleibt dran und überzeugt euer Herz. If you want to write down what I'm telling you now, you probably can. Wenn ihr das aufschreiben wollt, was ich jetzt sage, könnt ihr das wahrscheinlich tun. So you have to go back and pause the video and write it down later. Ihr müsst nur zurückgehen und das Video anhalten und dann könnt ihr es später aufschreiben. Because I'm going to give you many like statements. Denn ich werde euch viele Aussagen geben. You know, I love these bang, powerful, hitting the heart statements. Wisst ihr, ich liebe diese kraftvollen Aussagen, so bam, die das Herz treffen. So I'm going to give you a whole bunch. Und deshalb gebe ich euch eine ganze Reihe davon. They are very precise and very clear. Sie sind sehr präzise und sehr klar. Here they are. Hier sind sie. We go into prayer disconnected from God in our hearts. Wir gehen ins Gebet und sind dabei von Gott in unserem Herzen getrennt. And totally connected to our problem. Und vollkommen verbunden mit unseren Problemen. And then we try to convince God to change our circumstances. Und dann versuchen wir Gott davon zu überzeugen, die Umstände zu ändern. That's wrong. Das ist falsch. Don't come to God connected to your problem and disconnected from Him. Kommt nicht zu Gott, wenn ihr nicht mit ihm, sondern mit euren Problemen verbunden seid. Here's another one. I've heard that many times. Hier ist eine andere oft Aussage, die habe ich so oft gehört. We pray until we feel faith in our heart. Wir beten, bis wir Glauben in unserem Herzen spüren. No, we pray because we believe. Nein, wir beten, weil wir glauben. We don't base our faith on feelings, but on the infallible word of God. Wir gründen unseren Glauben nicht auf Gefühle, sondern auf das unfehlbare Wort Gottes. Relationship is the absolute essence of a fruitful prayer life. Beziehung ist die absolute Grundlage eines fruchtbaren Gebetslebens. Listen. Hör zu. Relationship is the essence. Beziehung ist der Kern. We have no intimacy with God. Wir haben keine Intimität mit Gott. Nor with Jesus, nor with His Word. Noch mit Jesus oder seinem Wort. But when we are in trouble. Aber wenn wir in Schwierigkeiten geraten. We try to use prayer as a magic formula to fix our problem. Versuchen wir Gebet als magische Formel zu benutzen, um unsere Probleme zu lösen. This will only lead you to frustration. Das wird nur zu Frustration leiten. Intimacy is the key to prayer. Intimacy is prayer. Intimität ist der Schlüssel zum Gebet. Intimität ist Gebet. We live often contrary to the word of God. Wir leben oft entgegengesetzt zum Wort Gottes. And then when we suffer the consequences, we try to talk God into fixing the problem. Und wenn wir dann unter den Konsequenzen leiden, versuchen wir Gott zu überreden, unsere Probleme zu lösen. Zum Beispiel, we live selfishly. Wir leben selbstsüchtig. When our marriage suffers, we cry out to God to fix our marriage. Wenn unsere Ehe darunter leidet, schreien wir zu Gott, unsere Ehe zu retten. Listen, you don't need God to fix the problem. You need to change the way you live selfishly. Hör zu, bittet nicht Gott, eure Probleme zu lösen, sondern ihr müsst aufhören, selbstsüchtig zu leben. Put your selfishness in love unconditional and your marriage will be fixed. Hör auf, selbstsüchtig zu sein und liebe bedingungslos und deine Ehe wird gerettet sein. We have spent more time with religion than studying the finished work of the cross. Wir haben mehr Zeit damit verbracht, auf Religion zu hören, als auf das vollbrachte Werk am Kreuz zu studieren. But the majority of Christians in the whole world have lived their lives like that. Die meisten Christen haben mehr Zeit damit verbracht, auf andere Dinge zu hören, auf den Heiligen Geist. Listen to this one. Hört euch das an. Most Christians have spent more time listening to others than listening to the Holy Spirit. Die meisten Christen haben mehr Zeit damit verbracht, auf andere Leute zu hören, als auf den Heiligen Geist. I'm sorry to say this. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Obwohl, eigentlich tut es mir nicht leid. Kinda, but not really. Ein bisschen, aber nicht wirklich. If you listen to your pastor more than you listen to Jesus or to the Holy Spirit, you're in trouble. Wenn du mehr auf deinen Pastor hörst als auf Jesus oder den Heiligen Geist, dann hast du ein Problem. I'm not talking against pastors. Ich sage nichts gegen Pastoren. 20 years I was local pastor. 20 Jahre lang war ich ein Ortspastor. But here's what you need to learn. Aber ihr müsst Folgendes lernen. You need to first and foremost hear the voice of your lover, of your bridegroom, of your shepherd. Zuallererst müsst ihr die Stimme eures Liebhabers, eures Bräutigams und Hirten hören. If you are more familiar with the voice of any man, whoever he is, than with the voice of Jesus, you will be in trouble. Wenn dir die Stimme von irgendeinem Menschen vertrauter ist, egal wer das ist, als die Stimme von Jesus, dann hast du Probleme. We have to learn to be intimate with Jesus. Wir müssen lernen, Intimität mit Jesus zu haben. It's the basis, it's the very center of prayer. Das ist die Basis, das eigentliche Zentrum des Gebets. Hier ist noch eine gute Aussage. My wife loves dogs. Meine Frau liebt Hunde. Especially playful dogs. Besonders verspielte Hunde. Have you seen the dog is chasing his own tail? Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Hund seinen eigenen Schwanz jagt? You know, he's running around, sorry, he's trying to chase his tail and never catches. Er rennt die ganze Zeit im Kreis und jagt seinen Schwanz und fängt ihn trotzdem nie. Probably the majority of Christians I've ever met are just like that dog. Wahrscheinlich die Mehrheit der Christen, denen ich begegnet sind, ist genauso wie dieser Hund. Paul says in Philippians 3. Paulus sagt in Philippa 3. Beware of dogs. Habt Acht auf die Hunde. In the New Testament in typology dog stands for religion. In der neutestamentlichen Typologie stehen Hunde für Religion. Religion, religion. And you will find it in the context of Philippians 3. Und ihr findet das auch im Kontext von Philippa 3. Why sorry, why are most Christians like the dog chasing his own tail? Warum sind die meisten Christen so wie ein Hund, der seinen Schwanz jagt? The dog already has the tail, he doesn't need to catch it. Der Hund hat den Schwanz bereits, er muss ihn nicht fangen. Most Christians are praying for stuff that they already had. Die meisten Christen beten für Dinge, die sie bereits haben. They're asking God to heal them. They're asking God to provide for them. They're asking God, and everything they've already got. It's attached to you. Sie bitten Gott um Heilung, um Versorgung, um all das, was sie bereits haben, aber es ist schon da, es ist schon an euch dran. It's attached to you. Es ist mit euch verbunden. So please stop chasing your tail. Also bitte hört auf, euren eigenen Schwanz zu jagen. It's been given to you. Es wurde euch bereits gegeben. We've had several testimonies coming of people who had sicknesses and simply by faith took what they had and they are healed. Wir haben mehrere Zeugnisse bekommen von Menschen, die Krankheiten hatten und einfach durch Glauben genommen haben, was sie bereits hatten und sie waren geheilt. You know, it's really sad, but the church knows how to pray anxiously, but very few really know how to pray joyfully. Es ist wirklich traurig, aber die Kirche weiß, wie man sorgenvoll betet, aber nur sehr wenige wissen wirklich, wie man freudig betet. Prayer should be fun. Gebet sollte Spaß machen. But for most people I know, prayer is a lot of hard work. Aber ich weiß, dass für die meisten Leute Gebet wirklich harte Arbeit ist. We need to stop praying out of anxiety, out of fear, out of nervousness, out of unbelief and doubt. Wir müssen aufhören, aus Sorgen, aus Angst, aus Nervosität und Unglauben und Zweifel zu beten. Erinnert euch. The first key to prayer is align your heart with God's heart. Der erste Schlüssel zum Gebet ist, gleicht euer Herz an Gottes Herz an. So how do you align your heart with God's heart? Wie gleicht man also sein Herz an Gottes Herz an? Calm your heart. Bringt dein Herz zur Ruhe. The first thing. Das ist der erste Schritt. Move your focus from your problems to him. Richte deinen Fokus weg von den Problemen und auf Gott hin. Wie macht ihr das? You do that by praise and thanksgiving. Durch Lobpreis und Danksagung. You never do that by talking to him about your problems. Never. Es funktioniert nie und nimmer, indem ihr über eure Probleme redet. Change your focus. Änder den Fokus. That's the first thing. Das ist der erste Schritt. We will talk about intercession tomorrow. Wir werden morgen über Fürbitte reden. Since the key, the essence of prayer is to align our hearts with his heart. Nachdem es der erste Schlüssel ist, vom Gebet unser Herz an sein Herz anzugleichen. So the first thing is to focus on him, not focus on the problem. Ist der erste Schritt also, unseren Fokus auf ihn zu richten und nicht auf das Problem. You don't want to be aligned with your problem, you want to be aligned with Jesus. Wisst ihr, ihr wollt euch nicht an euer Problem angleichen, sondern an Jesus. The second thing, das zweite ist, is to surrender. Sich hinzugeben. Listen, life is not about you, life is about Jesus. Hör zu, im Leben geht es nicht um dich, es geht um Jesus. 2 Corinthians 5:15 says this. 2. Korinther 5, Vers 15 sagt: He died for all, so that those who live no longer live for themselves, but live for him, anymore. Who gave himself for them. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. You learn to live a life of surrender. Wenn ihr lernt, ein Leben in Hingabe zu führen, you will learn that the problems are already taken care of. Werdet ihr lernen, dass die Probleme bereits gelöst sind. Third key. Dritter Schlüssel. Desire. Sehnsucht. You know, the most important question in prayer is not what can you get from God. Die wichtigste Frage im Gebet ist nicht, was du von Gott bekommen kannst. But to spend time with him. Sondern es geht darum, Zeit mit ihm zu verbringen. Please get this religious mindset out of your head. Bitte schaff dieses religiöse Denken aus deinem Kopf. Prayer means to talk to God. Das Gebet bedeutet, mit Gott zu reden. No. Nein. Prayer is not about using God to fix your life. That's not the definition of prayer in the New Testament. Im Gebet geht es nicht darum, Gott dazu zu benutzen, um dein Leben zu reparieren. Das ist nicht die Definition von Gebet im Neuen Bund. New Covenant. None of the answer. Because in the New Covenant, your life has already been taken care of. Denn im Neuen Bund wurde bereits für dein Leben gesorgt. So the prayer is all about aligning my heart with him and spending time with him. Im Gebet geht es vor allem darum, mein Herz an Gottes Herz anzugleichen und Zeit mit ihm zu verbringen. Listen, if you can learn to shut up and enjoy him, enjoy him, enjoy him. Hör, wenn du einfach lernen könntest, die Klappe zu halten und ihn zu genießen. Your religious mind will scream, you haven't even prayed. Dann wird dein religiöses Denken schreien, du hast ja noch gar nicht mal gebetet. Why? Und warum? Because religion is taught, you praying is talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk to God. Weil Religion dir beigebracht hat, dass Gebet reden ist mit Gott. Reden, reden, reden, reden. Show me this in the New Testament, in the New Covenant. Zeig mir das irgendwo im Neuen Testament, im Neuen Bund. Jesus said, don't use many words. Jesus sagte, verwendet nicht viele Worte. Quiet. Sei still. If you spend half an hour meditating on what Jesus did for you in the cross, you have prayed without ever saying one word. Wenn du eine halbe Stunde damit verbringst, über das zu meditieren, was Jesus am Kreuz für dich tat, dann hast du gebetet, ohne auch nur ein einziges Wort gesagt zu haben. If you spend 30 minutes meditating on what the cross did for you, you have prayed without saying one word. Hast du das gehört? Wenn du 30 Minuten damit verbringst, über das zu meditieren, was das Kreuz für dich getan hat, hast du gebetet, ohne auch nur ein Wort zu sagen. As a prayer brings most likely way more results than any intense talking to God that you've ever done in your whole life. Und diese Art von Gebet bringt wahrscheinlich viel mehr Resultate als jedes intensive Reden, reden zu Gott, so wie du das dein Leben lang gemacht hast. Because out of intimacy with Jesus, your life's going to be amazingly fruitful. Und warum? Weil dein Leben aus der Intimität mit Jesus heraus einfach unglaublich fruchtbar sein wird. Lerne still zu sein. Just learn to be still. Lern einfach still zu sein. If your mind goes crazy, do what I do. I already told you that in one of them. Wenn dein Denken verrückt spielt, mach das, was ich tue. Ich habe dir das schon in einem vorherigen Live erzählt. Always turn it to Jesus. Verwendet es stets in Richtung Jesus. You know, like the next few days for me are so intense that it's hard to even know how I will be able to do all that. Die nächsten paar Tage sind so intensiv für mich, dass ich gar nicht richtig weiß, wie ich das alles machen soll. So if I start and think about everything I have to do in the next 6 days, I go crazy. Wenn ich anfange daran zu denken, was ich in den nächsten 6 Tagen alles machen muss, dann werde ich verrückt. So what's my natural instinct? Was ist mein natürlicher Instinkt dann? My natural instinct is this. Mein natürlicher Instinkt ist, I get up in the morning. Ich stehe am Morgen auf. I get on with work. Und ich fange sofort an zu arbeiten. So much you do. Work, work, work, work, work. Ich muss so viel tun. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. But I don't. Aber das mache ich nicht. Turn my phone off. Ich schalte mein Telefon aus. I come up into this room. Ich komme in dieses Zimmer hier. Make myself a cup of hot tea because I like that. Ich mache mir einen heißen Tee, weil ich das mag. My chair, put up my feet. Ich sitze auf meinem Sessel und lege die Füße hoch. Oh, good morning, my sweet. Oh, guten Morgen, mein wunderbarer Jesus. It is a good thing to give thanks. Es ist so gut, Dank zu geben. So good. Du bist so gut. Declare your loving kindness in the morning. Deine liebevolle Güte am Morgen zu verkünden. You're beautiful. Du bist so wunderschön. You're beautiful. Du bist herrlich. You're so good. Oh, du bist so gut. And the mind goes. Und mein Verstand geht los. You have to prepare 6 sermons in German. Du musst 6 Predigten auf Deutsch vorbereiten. You have to answer a lot of questions, everything in German. Du musst viele Fragen beantworten und alles auf Deutsch. You need about 30 hours just to study and prepare this. Du brauchst etwa 30 Stunden nur, um das vorzubereiten und zu studieren. That's where my mind goes. Das sagt mein Verstand. You know what I do? Wisst ihr, was ich dann mache? I'm hanging out with Jesus. Ich verbringe Zeit mit Jesus. Why? Warum sollte ich zulassen, dass diese Gedanken meine Zeit mit Jesus unterbrechen? Ich bekämpfe die Gedanken nicht. Ich behandle sie einfach so. Jesus, ich danke dir. Du bist meine Stärke. Du bist mein Leben. Du bist meine Weisheit. Du wirst vollmächtig durch mich fließen während dieser Lehre in Deutschland. Danke. I leave them in his hands and I keep thanking him and keep hanging out with him. Und dann lasse ich es in seinen Händen und danke ihm weiter und verbringe Zeit mit ihm. Learning to sit in quietness opens a channel of communication between heaven and you. Zu lernen, in Stille dazusetzen, öffnet einen Kommunikationskanal zwischen dem Himmel und dir. This is really, really important. Das ist wirklich, wirklich wichtig. You know, there is this background noise in our brain. Wisst ihr, es gibt dieses Hintergrundgeräusch in unserem Gehirn. All the things we have to resolve. All die Dinge, die wir lösen müssen. All the things we still need to do today. All die Dinge, die wir heute noch tun müssen. Problems and difficulties. All die Probleme und Schwierigkeiten. It's all this background noise. Und das macht lauter Hintergrundgeräusche. So what happens? Und was passiert dann? Come to God with these voices in our head. Wir kommen zu Gott mit diesen Stimmen in unserem Kopf. What do we do? Und was machen wir dann? We speak, speak, speak, but we never listen. Wir reden, reden, reden, aber wir hören nie zu. So in the end of your prayer time, you're more stressed than you were before. Und am Ende deiner Gebetszeit bist du gestresster als am Anfang. Isn't that true? Stimmt das etwas nicht? Because we have not learned to just listen to what heaven is saying about our situation. Denn wir haben nicht gelernt, einfach auf das zu hören, was der Himmel über unsere Situation sagt. In the initial state, in the beginning, prayer is not about speaking, it's about listening and aligning your heart. Am Anfang geht es beim Gebet nicht ums Sprechen, es geht ums Zuhören und um die Angleichung unseres Herzens. It's about receiving heaven's peace by faith. Es geht um das Empfangen des himmlischen Friedens durch Glauben. It's about being thankful that our salvation is secure. Es geht darum, dankbar zu sein, dass unsere Erlösung gesichert ist. Listen. Hört zu. I'm sorry to say that. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. But the simple truth is, aber die schlichte Wahrheit ist, The way that most churches teach how to pray is not working. Dass die Art, wie die meisten Gemeinden über Gebet lehren, nicht funktioniert. It's not working. Es funktioniert nicht. Look at the prayers that people, the churches have prayed for centuries, and the majority have not been answered. Schaut euch die Gebete an, die die Gemeinden seit Jahrhunderten beten, und die Mehrheit davon wurde nicht beantwortet. So we develop a theology why they haven't been answered. Und darum haben wir eine Theologie entwickelt, warum sie nicht beantwortet wurden. Keep praying. Betet weiter. More intensely. Intensiver. Keep praying. Bete weiter. Just don't give up. Gib auf keinen Fall auf. Faithful brother, faithful. Sei treu, Bruder, sei treu. No, we're praying wrong. Nein, wir beten einfach falsch. Es scheint vernünftig zu sein, dass unsere erste Reaktion auf ein Problem ist, schnell zu beten. This seems very Christian. Das sieht sehr christlich aus. But it's wrong. Aber es ist falsch. You know why it's wrong? Wisst ihr, warum es falsch ist? Pray out of panic, out of shock, out of fear and not out of faith. Denn wir beten aus Panik heraus, aus Schock, aus Angst und nicht aus Glauben. It's time that the church takes the attention off the enemy and puts it on the King of Kings. Es ist höchste Zeit, dass die Kirche ihre Aufmerksamkeit wegnimmt vom Feind und sie auf den König der Könige richtet. Listen. Hör zu. In all of the prayer meetings that I've led in our country and our church. In sämtlichen Gebetstreffen, die ich in unserem Land in unseren Gemeinden geleitet habe. We never did any prayer unless we spend a long time putting all of our focus on Jesus, the risen King. Haben wir nicht gebetet, bevor wir nicht eine lange Zeit damit verbracht haben, all unsere Aufmerksamkeit auf Jesus, den auferstandenen König, zu richten. Listen, here's what you need to pray for yourself every day. Folgendes müsst ihr für euch selbst jeden Tag beten. Every single day. Jeden einzelnen Tag. Here's what Paul said in Ephesians 1, verse 15. Paulus sagte das in Epheser 1, Vers 17. He said that he never stops to praying this prayer. Er sagte, dass er das immer betete. He said the Lord would give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Ephesians 1:15. Epheser 1:15. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Look, Daniel's writing a beautiful book. Schaut, Daniel schreibt ein wunderschönes Buch. He's taking notes while I preach. Er macht Notizen, während ich predige. If you want this, it's for sale. Wenn ihr es wollt, könnt ihr es kaufen. If you are a pretty young lady that's single, you can have this. Wenn du eine hübsche junge Frau bist, die single ist, kannst du es haben. But you have to come to my house to pick it up. Aber du musst in mein Haus kommen, um es zu holen. And I have to approve of you. Und ich muss mit dir einverstanden sein. That was a joke, people. Das war ein Witz, Leute. Although Daniel wished it wouldn't be a joke. Auch wenn Daniel wünschte, es wäre kein Witz. Oh, yeah. I love my son. Ich liebe meinen Sohn. Too emotional. Muito emocional. Okay, listen. Listen. Hör zu. So, this is important. Das ist jetzt richtig wichtig. Paul prayed that they would have the spirit of wisdom and revelation to know the Lord better. Paulus betete, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung haben, um den Herrn besser zu kennen. Never prayed that God would give them something, but that they would have revelation to know him. Er hat nie dafür gebetet, dass Gott ihnen etwas gibt, sondern dass sie die Offenbarung haben, ihn zu kennen. I pray this every day for me, for all of my children and for my family. Ich bete das jeden Tag für mich, für all meine Kinder und meine ganze Familie. Sometimes I pray several times a day. Manchmal bete ich es mehrmals am Tag. But Reinhard, aber Reinhard, you're repeating the same prayer. Du wiederholst dasselbe Gebet. Yes, I am. Ja, mache ich. You know why? Und wisst ihr warum? Because the better I know him, the more I realize I don't even know him. Denn je besser ich ihn kenne, desto mehr erkenne ich, dass ich ihn noch gar nicht kenne. The more I know him, the more I realize he's so beautiful. I need to know him better. Je mehr ich ihn kenne, desto mehr sehe ich, dass er so herrlich ist, dass ich ihn besser kennenlernen muss. So this prayer is a faith expression of my deep desire to know him better. Dieses Gebet ist also ein Ausdruck des Glaubens und meiner tiefen Sehnsucht, ihn besser kennenzulernen. Study this prayer by yourself. Studiert dieses Gebet selbst. Ephesians 1, 15 to the end. Epheser 1, 15 bis zum Ende 23. And also Colossians chapter 1 from verse 9 to 11. Und auch so Kolosser 1, Vers 9 bis 11. These are the prayer you can pray for yourself and for your family every day. Das sind Gebete, die ihr für euch selbst und eure Familie jeden Tag beten könnt. Don't pray them as a formula, pray them as an expression of faith. Aber bete sie nicht als Formel, sondern als Ausdruck deines Glaubens. It's an apostolic prayer. It's what God wants for you. Es ist ein apostolisches Gebet und das, was Gott für dich möchte. Okay, guys, we've got 20 minutes. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Let's talk about fast. Wir sprechen über Fasten. So, shall we fast in the new covenant? Sollen wir im neuen Bund fasten? I've been asked by so many people, shall we fast or shall we not fast? Ich wurde von so vielen Leuten gefragt, ob wir fasten sollen oder nicht. In fact, I am responsible for confusing a lot of people. Und eigentlich bin ich selbst dafür verantwortlich, dass viele Leute verwirrt sind. Because once I began to intensely teach about the new covenant, denn als ich anfing, intensiv über den neuen Bund zu lehren, it confused people. Hat das Leute verwirrt. Are people asking this question? Und sie fragt mich Folgendes. Hang on, Reinhard. Warte mal, Reinhard. You are so convinced of the finished work of the cross. Du bist so überzeugt vom vollbrachten Werk am Kreuz. You are so convinced that nothing needs to be added to this work. Du bist so überzeugt, dass man dem nichts hinzufügen soll. But you live such an extreme life of fast. Aber du führst so ein extremes Leben des Fastens. That doesn't make sense. Das macht doch keinen Sinn. Balin Austriaker vom Modell. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. So, it makes very sense. I will explain it to you. Oh, doch, es macht sehr viel Sinn und ich werde es euch erklären. The first question is, in the new covenant should we fast? Die erste Frage ist, sollen wir im neuen Bund fasten? Yes. Ja. Fasting should be a normal part of your life, just as praying and giving should be. Fasten sollte ein normaler Teil eures Lebens sein, genau wie beten und geben. In Matthew 6, Jesus talks about three things. In Matthäus 6 spricht Jesus über drei Dinge. He talks about fasting, he talks about praying, he talks about giving. Er spricht über Fasten, Beten und er spricht übers Geben. Listen. Hör zu. The new covenant never removed any of these three things. Der neue Bund hat niemals auch nur eines von diesen drei Dingen aufgehoben. It just radically changed it. Er hat sie nur radikal verändert. It changed how we pray. Er hat verändert, wie wir beten. It changed how we give. Es hat verändert, wie wir geben. And it changed how we fast. Und es hat sich verändert, wie wir fasten. It didn't stop it or remove it. It changed it. Es wurde nicht beendet oder aufgehoben. Es hat es nur verändert. Do you know there are actually people who have accused? That's really funny. The people who have accused me that I am against praying. Wisst ihr, es ist wirklich lustig. Es gibt Menschen, die mich angeklagt haben, dass ich gegen Gebet bin. He lives with me. It's like, das ist dumm, oder nicht? I'm against praying. What the heck? Er lebt in mir, er kennt mich und ich soll gegen Gebet sein? Wie das denn? I'm against religious praying. Ich bin gegen religiöses Gebet. But I'm not against praying. Aber ich bin nicht gegen Gebet. Listen, if praying is frustration, you pray the wrong way. Hör zu, wenn Gebet Frustration auslöst, dann betest du falsch. So giving and fasting and praying has been changed in the new covenant, never removed. Also Geben, Fasten und Beten wurde im neuen Bund verändert, aber niemals aufgehoben. Really interesting. Das ist wirklich interessant. I've never met a Christian who said that in the new covenant we don't have to pray or we don't have to give anything. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, dass man im neuen Bund nicht beten oder etwas geben soll. But I've met a lot who said we don't have to fast anymore. Aber ich bin vielen begegnet, die gesagt haben, dass man nicht mehr fasten muss. That's very interesting. Das ist ziemlich interessant. Jesus puts these three things together. Jesus hat diese drei Dinge zusammengefasst. All in the same context. Alle im selben Kontext. Jesus clearly changed. He did never said if you fast, if you pray, if you give. He said when you do it. Jesus sagte niemals, falls ihr fastet oder betet. Er sagt, wenn ihr fastet und betet. Oh, Jesus took it for granted that fasting is a part of the normal life of a disciple of Jesus. Für Jesus war selbstverständlich, dass Fasten ein normaler Teil im Leben eines Jüngers Jesu ist. You see, if you want to understand what Jesus said in that context, wenn ihr verstehen wollt, was Jesus in diesem Kontext gesagt hat, you need to understand the Jewish culture. Müsst ihr die jüdische Kultur verstehen. Every good Jew fasted one day a week. Jeder gute Jude fastete einen Tag in der Woche. Sunset to sunset. Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Again, I'm a little bit sorry. Nochmal, es tut mir fast ein bisschen leid. Nur ein kleines bisschen. I'm a little bit sorry to bust your bubble. Denn ich muss jetzt eure Seifenblase platzen lassen. But there is no internet fasting in the Bible. Es gibt kein Internetfasten in der Bibel. There is no Coke fasting in the Bible. Es gibt kein Cola-Fasten in der Bibel. Listen to this. Hör zu. There is no Daniel fasting in the Bible. Es gibt kein Daniel-Fasten in der Bibel. Daniel never fasted. Daniel hat nie gefastet. I don't know who invented the verse Daniel fast is not in the Bible. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber das Daniel-Fasten steht nicht in der Bibel. Daniel never fasted. Daniel fastet niemals. What Daniel did, he abstained from certain food that his religion didn't allow him to eat. Was Daniel tat, war, er enthielt sich von bestimmten Speisen, die er in seiner Religion nicht essen durfte. He never fasted. Aber er fastete nicht. If you look up in the Bible the original meaning of fasting, if you look in the Hebrew or in the Greek, wenn du in der Bibel die ursprüngliche Bedeutung von Fasten im Hebräischen und im Griechischen nachschlägst, fasting does not mean to abstain from Coke or from Internet or from your cell phone. It means to abstain from food. Dann wirst du feststellen, dass Fasten nicht bedeutet, dich von Cola oder von Internet oder vom Handy fernzuhalten. Es bedeutet, kein Essen zu sich zu nehmen. So, if you haven't abstained from food, you haven't fasted. It's quite simple. Wenn du also nicht auf Essen verzichtet hast, hast du nicht gefastet. Das ist ganz einfach. If you spent 3 weeks without Coke and without sugar, you've done yourself a favor, but you haven't been fasting for anything. Wenn du 3 Wochen lang ohne Cola und ohne Zucker zubringst, hast du dir etwas Gutes getan, aber du hast nicht gefastet. That's not fasting. Das ist nicht Fasten. Fasting is eat no food. Fasten ist keine Nahrung zu essen. In the Jewish culture that Jesus spoke to, they always went from sunset to sunset without any food. In der jüdischen Kultur verbrachten sie die Zeit vom Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang ohne jegliche Nahrung. That's fasting. Das ist Fasten. If you spend 21 days and you eat 1 meal a day, you have not been fasting for 20 days. But 21 days, I'm sorry. Wenn du 21 Tage verbringst und jeden Tag nur eine Mahlzeit isst, hast du keine 21 Tage gefastet. Tut mir leid. Sorry, you scuba. You've spent a few hours a day fasting. Du hast ein paar Stunden am Tag gefastet. But you have not been 21 day fasting. Aber du hast kein 21-tägiges Fasten gemacht. Because fasting means to abstain from food. You have not been abstaining from food for 21 days. Denn Fasten bedeutet, sich von Nahrung zu enthalten, und du hast dich keine 21 Tage von Nahrung enthalten. The Pharisees, hör zu, die Pharisäer, they fasted not only one day a week, twice a week. Die fasteten nicht nur einen Tag, sondern zweimal in der Woche. They fasted every Thursday and every Monday. Sie fasteten jeden Donnerstag und Montag. That's not in the Bible, that's in Jewish history. Das steht nicht in der Bibel, aber es ist jüdische Geschichte. You can study that, it's in the history book. Ihr könnt das studieren, es steht in den Geschichtsbüchern. So, here is what happened. Und das passierte dann. Why did the Pharisees fast on Monday and Thursday? Warum fasteten die Pharisäer donnerstags und montags? Because Monday and Thursday was the market day. Weil Montag und Donnerstag die Markttage waren. Everybody was out at the fair, at the market. Jeder war draußen auf dem Markt. If you understand this, suddenly what Jesus said makes total sense. Wenn ihr das versteht, wird das, was Jesus sagte, vollkommen logisch. Because the Pharisees fasted on the market days when the biggest crowd was out there to show the people how holy they are. Denn die Pharisäer fasteten am Markttag, an denen die größten Menschenmenge auf der Straße war, um den Leuten zu zeigen, wie heilig sie sind. They put this white paint like chalk on their face. Sie bemalten ihr Gesicht mit weißer Kreide. And they kept repeating the same prayers. Und beteten immer wieder dasselbe Gebet. And everybody saw, whoa, twice a week this guy's here. We only do this once a week. Die Leute sahen das und dachten, wow, die machen das zweimal in der Woche und wir nur einmal. That's why Jesus said, when you fast, don't do that. Aus diesem Grund sagte Jesus, wenn ihr fastet, tut das nicht. Because they never did anything for God. They did it so that all the crowds could see them and applaud. Denn sie taten das nicht für Gott. Sie taten es, damit die ganze Menge es sieht und ihnen applaudieren konnte. Suddenly we realize and we understand that Jesus never talked against fasting, but he wanted people to do it right. Und plötzlich erkennen wir, dass Jesus niemals gegen Fasten gesprochen hat, sondern er wollte, dass die Leute es richtig machen. Listen, the apostles fasted a lot. Hör zu, die Apostel fasteten sehr viel. Paul says in 2 Corinthians 11:27. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 27. He said, I'm a lot in tiredness, I'm in toil, I'm in sleeplessness, in hunger, thirst, and in fastings often. Ich erduldete Mühsal und Plage, viele durchwachte Nächte, Hunger und Durst und häufiges Fasten. Look at Acts 13:2. Schaut euch Apostelgeschichte 13:22 an. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said to them. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Look at Acts 14:23. Und Apostelgeschichte 14:23. So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten. So here fasting is clearly established in the scriptures. The apostles did it constantly. Fasten ist also eindeutig in der Schrift enthalten. Die Apostel taten es regelmäßig. So now is the question, what is the point of fasting in the new covenant? Und nun stellt sich die Frage, was ist der Sinn vom Fasten im neuen Bund? If God did everything to the finished work of the cross, why do we still have to fast? Wenn Gott alles durch das vollbrachte Werk am Kreuz getan hat, warum müssen wir dann noch fasten? First of all. Zuerst. I've studied fasting very intensely in the New Covenant, not only in the Bible. Ich habe sehr intensiv über das Fasten studiert im Neuen Bund, nicht nur in der Bibel. And there's something interesting I discovered. Und ich habe etwas Interessantes entdeckt. In the New Testament, in the New Covenant. Im Neuen Testament und im Neuen Bund. Fasting is not separated from praying. Wird Fasten nicht vom Gebet getrennt. You will over and over again find a connection of fasting and praying. Fasting and praying. Du wirst immer wieder die Verbindung zwischen Fasten und Beten finden. Fasten und Beten. There is this constant connection. Es gibt diese ständige Verbindung. So I like to say this to people. Darum sage ich gern zu Leuten, if you spend 7 days on water only, wenn ihr 7 Tage nur Wasser zu euch nehmt, but you live a super busy life like you've always lived and have no time to pray, aber ein super beschäftigtes Leben führt wie immer und keine Zeit zum Beten habt, in my understanding of the new covenant, dann ist das in meinem Verständnis des neuen Bundes, you have not fasted. Ist das kein Fasten. Because fasting without separating special time for prayer is not fasting. Denn Fasten ohne eine bestimmte Zeit für Gebet zu reservieren ist kein Fasten. It's healthy. Es ist gesund. It's good to detox your body. Es ist gut, deinen Körper zu entgiften. But I don't understand this as fasting. Aber ich verstehe das nicht als Fasten. Look, can we change God's arm through fasting? God's what? Arm, you twist his arm. Schau, können wir Gott überreden, seine Meinung zum Fasten zu verändern? First of all, why do you want to change God's mind? Zuerst einmal, warum wollen wir überhaupt Gottes Meinung ändern? Wow, but God was angry and Moses prayed and God repented. Tja, weißt du, Gott war zornig und Moses betete und Gott änderte seine Meinung. Tomorrow we teach about intercession. Morgen lehre ich über Fürbitte. But I want you to understand something. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. You will never achieve any miracle from God by fasting. Du wirst niemals ein Wunder von Gott erleben durch Fasten. Fasting has nothing to do with trying to convince God. Fasten hat nichts damit zu tun, Gott von etwas zu überzeugen. God does not need to be convinced of anything. Gott muss von gar nichts überzeugt werden. In the new covenant there is no exchange. Im neuen Bund gibt es keinen Austausch. Not fasting, not praying, not giving nothing. Nicht fasten, nicht beten, nicht geben, nichts. You cannot gain favor with God through fasting. Du kannst dir keine Vorteile bei Gott verschaffen durchs Fasten. Jesus clearly warned against that. Jesus hat uns eindeutig davor gewarnt. In my book No Limits, I think I write 2 or 3 chapters just about fasting in the new covenant. In meinem Buch Leben ohne Begrenzung habe ich 2 oder 3 Kapitel nur übers Fasten geschrieben. So remember, fasting has nothing to do with changing God. Also Fasten hat nichts damit zu tun, Gottes Meinung zu ändern. Fasting has everything to do with you. Beim Fasten geht es ausschließlich um dich. I never fast for God. I always fast for myself. Ich faste nie für Gott. Ich faste immer für mich selbst. It's all about me and my relationship with him, not him doing something. Es geht nur um mich und meine Beziehung mit ihm, nicht darum, dass er etwas für mich tut. What does fasting actually do? Und was bewirkt Fasten eigentlich? One of the Bible verses that has been very confusing is Matthew chapter 17. Ein Bibelvers, der sehr verwirrend sein kann, steht in Matthäus 17. We have to go through very quick because time is running out. Wir müssen das schnell durchnehmen, denn die Zeit läuft uns davon. Here in Matthew chapter 6, I will quickly tell you the story. 6 or 17? 17. Matthäus 17 steht diese Geschichte. Jesus is on the mountain of transfiguration. Jesus ist auf dem Berg der Verklärung. 9 guys are down in the valley. 9 Männer sind unten im Tal. trying to cast the demons, but they can't. Sie versuchen, den Dämon auszutreiben, aber sie können es nicht. So finally Jesus comes down. Und Jesus kommt endlich vom Berg runter. He's upset at their unbelief. Er ist verärgert über ihren Unglauben. Cast the demon. Er treibt den Dämon aus. And then there is verse 21 in the Bible. Und dann gibt es Vers 21. However, I tell you, this kind only goes out by fasting and prayer. Aber diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. I've heard so many sermons. Ich habe so viele Predigten darüber gehört. That fasting and prayer gives you authority over big demons. Dass Fasten und Beten die Autorität über große Dämonen gibt. No, no, no, and a million times no. Nein, nein, nein und eine Million mal nein. You really think that the demon is scared of you not eating? Denkst du wirklich, dass der Dämon Angst davor hat, dass du nichts isst? You really think that because you're fasting, God gives you extra authority? Denkst du wirklich, dass Gott dir extra Autorität gibt, weil du fastest? Never. Niemals. You know why he has authority? Weißt du, warum er dir Autorität gibt? Every demon, no matter how powerful. Über jeden Dämon, egal wie stark er ist. Because of who you are in Christ. Aufgrund dessen, wer du bist in Christus. Your authority is given to you by Jesus, not by your fasting and prayer. Deine Autorität wurde dir durch Jesus gegeben, nicht durch dein Fasten und Beten. Why did Jesus have it? Und warum sagte Jesus das dann? Hier ist das Problem. If you don't read the Bible through the lenses of the finished work of the cross, you will never understand many things. Wenn du die Bibel nicht durch die Brille des vollbrachten Werk am Kreuz liest, wirst du viele Dinge nicht verstehen. Let's look what fasting and prayer has to do with the casting out of demons and the authority. Schauen wir, was Fasten und Beten mit Autorität und der Austreibung von Dämonen zu tun hat. Let's look what Jesus is saying. Was hat Jesus gesagt? So the first thing in verse 17 Jesus gets upset. Als erstes in Vers 17 ist Jesus ärgerlich auf sie. You faithless, perverse generation. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Look at verse 19. Und Vers 19. Jesus says, the disciples ask a very clear question. Die Jünger stellen ihm eine sehr eindeutige Frage. Why could we not cast it out? Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Clear question. Ganz klare Frage. Jesus gives a clear answer to the clear question. Jesus gab ihnen eine klare Antwort auf ihre klare Frage. Jesus said because of your unbelief. Er sagte wegen eurem Unglauben. Jesus never said because of your unbelief and your lack of fasting and prayer. Jesus sagte nie wegen eures Unglaubens und eurem mangelnden Fasten und Beten. Jesus said because of your unbelief. That was the answer to the question. Er sagte wegen eures Unglaubens. Das war die Antwort auf die Frage. Clear question. Clear answer. Klare Frage, klare Antwort. We read verse 21 into it. Wir haben Vers 21 dort hineingelesen. Look what Jesus says in verse 20. Aber schaut, was Jesus in Vers 20 sagt. Jesus gives them a lesson about faith and unbelief. Jesus lehrte sie eine Lektion über Glauben und Unglauben. He said to them, er sagte zu ihnen, the answer why you couldn't do it is unbelief. Die Antwort, warum ihr es nicht tun konntet, ist Unglaube. Then he says, if you would have faith like a mustard seed, you could even move mountains. Dann sagte er, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr sogar Berge versetzen. And then he says, and nothing will be possible. Und er sagte, und nichts wird euch unmöglich sein. Aber warte mal. Jesus said, Jesus sagte, problem was unbelief. Das Problem war Unglaube. He taught them a lesson on faith. Er lehrte sie eine Lektion über Glauben. He said, if you would believe, everything is possible. Er sagte, wenn ihr Glauben hättet, wäre alles möglich. But then he says, however, this kind only goes out by fasting. Aber dann sagte er, diese Art fährt nur durch Gebet und Fasten aus. If Jesus was saying that there is a high-ranking, strong demon that only goes out by fasting and praying, Jesus just contradicted himself. Wenn Jesus damit sagen wollte, dass es einen hochrangigen, starken Dämon gibt, der nur durch Fasten und Beten verschwindet, dann hätte er sich selbst widersprochen. Why? Porque? Because Jesus said unbelief is the problem and not lack of authority. Und warum? Weil Jesus gerade gesagt hatte, dass Unglaube das Problem war und nicht mangelnde Autorität. So what did Jesus say? Was sagte Jesus also? In the original Greek, im griechischen Urtext, the word this kind or this type, konnte der Begriff diese Art, it could mean this thing, this kind, this type, konnte es diese Sache, dieses Ding, dieser Typ bedeuten. Jesus never said this kind of Demon only goes out by fasting and praying. Jesus sagte niemals, diese Art von Dämonen fährt durch Fasten und Beten aus. Our religious mind put it in there. Unser religiöses Denken hat es in diesen Zusammenhang gestellt. Jesus is not talking anymore about demons, he's talking about an unbelieving heart. Jesus sprach schon nicht mehr über Dämonen, sondern über ein ungläubiges Herz. That's what he said. Genau das sagte er. He's saying, listen, guys. Er sagte, hört zu, Leute. Heart is so full of unbelief. Euer Herz ist so voller Unglaube. Cannot get rid of this type of unbelief unless you live a life of fasting and prayer. Ihr könnt diese Form von Unglauben nicht loswerden, wenn ihr kein Leben des Fastens und Betens führt. There is nothing that deals with unbelief more than a life of fasting and prayer. Es gibt nichts, was Unglauben mehr konfrontiert als ein Leben des Fastens und Betens. You know why? Und wisst ihr warum? Because when you learn to pray according to wenn ihr lernt, gemäß des neuen Bundes zu beten, focus is on Jesus and on Jesus and on his finished work. Dann liegt der Fokus auf Jesus und nur auf Jesus und seinem vollbrachten Werk. You spend time gazing at his beauty and your heart will be so filled of faith and this type of unbelief is going to get out of your heart and nothing is impossible. Du verbringst Zeit damit, seine Schönheit zu betrachten und dein Herz wird so sehr mit Glauben gefüllt werden, dass diese Art von Unglauben aus deinem Herz ausfährt und dann ist nichts unmöglich. You know why I fast so much? Wisst ihr, warum ich so viel faste? Weil ich Unglauben hasse. I hate unbelief. Ich hasse Unglauben. That's why I love to fast and pray. Darum liebe ich es, zu fasten und zu beten. There are other reasons. Und es gibt noch andere Gründe. Fasting has nothing to do with me from getting something from you. It's my sign of love and consecration. Fasten hat nichts damit zu tun, dass ich etwas bekomme. Es ist ein Zeichen meiner Liebe und Weihe. Fasting does not kill the flesh, meaning the sinful nature. Fasten tötet nicht das Fleisch, also die sündhafte Natur. I don't need to fast to put to death my sinful nature. My sinful nature is already crucified. Ich muss nicht fasten, um meine sündhafte Natur abzutöten. Meine sündhafte Natur wurde bereits gekreuzigt. Fasting is a healthy discipline, yes. Fasten ist eine gesunde Disziplin, ja. Fasting deals with unbelief in my heart, yes. Fasten kümmert sich um den Unglauben in meinem Herzen, ja. Fasting is an expression of my deep love for my bridegroom who I miss so much, yes. Fasten ist ein Ausdruck für meine tiefe Liebe zu meinem Bräutigam, den ich so sehr vermisse, ja. Fasting is a healthy discipline. Yes. Fasten ist eine gesunde Disziplin, ja. Not to kill the flesh is dead. Nicht um das Fleisch zu töten, das Fleisch ist schon tot. But discipline is very healthy in every Christian life. Aber Disziplin ist sehr gesund im Leben eines jeden Christen. Überleg doch mal. How much time do you spend every day in eating and if you're a mother, a housewife, in preparing food and eating it? Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag mit Essen oder wenn du eine Mutter und Hausfrau bist zur Zubereitung und zum Essen? I think the average person probably spends about 1.5 to 2 hours around food a day. Ich denke, der durchschnittliche Mensch verbringt 1.5 bis 2 Stunden rund ums Essen jeden Tag. You imagine. Stell dir vor. 1.5 to 2 hours. 1.5 bis 2 Stunden. Fasting and enjoying Jesus. Fasten und Jesus genießen. Every day. Jeden Tag. Every day. Jeden Tag. You know what it does to your heart? Wisst ihr, was das mit deinem Herzen macht? It powerfully transforms. Es wird kraftvoll transformiert. But it doesn't change God's mind. Es verändert nicht Gottes Meinung, es verändert dich. See you tomorrow. Bis morgen.